abzuwenden, ihn zu befreien, weißt du nicht Rat? Wie sollt ich? Ist nicht der Kerker in deine Hut gegeben? Ich habe Vollmacht, zu jeder Stunde zu Wärterich zu gehen. Hast recht. Was hilft ihm das? Nimm diesen Schlüssel, er öffnet im Kerker das Pförtchen zu dem geheimen Gang nach dem Garten. Dort habe ich mit Rodelinde auf euch. Führ ihn zur Freiheit, ich halte die Wege offen, dass ihm auf seiner Flucht kein Hindernis begegne. Nein, nimmer war das Wärterich, schrieb doch der Hunnenfürst, er sei tot und begraben. Sei er, wer er sei, vernichten musst du ihn. Rette mich aus diesen Zweifeln, hier Verdacht, dort Vertrauen, Misstrauen da, Zutrauen hier, alten Schluss, alter Tagen, nirgends find ich Rat. Hande, darauf kommt's an, weg mit dem Zauder, was Zutrauen, was Misstrauen, der Thron ist in Gefahr durch diesen Mann. Doch wer ist dieser Mann? Wer sagte mir's? Wer er ist, was kümmert dich der Name? Siehst du nicht die Gefahr? Töte den Feind, sonst verlierst du die Krone. Zweifel der Liebe, die's wagen. Wohin treiben die wilden Gedanken? Wohin treiben die wilden Gedanken? Wohin treiben die wilden Gedanken? Ich zweifel. Liebe, ach, die Spangen, wohin treiben die wilden Gedanken, wohin treiben die wilden Gedanken, wohin treiben die wilden Gedanken, wohin treiben die Gedanken, wohin treiben die wilden Gedanken? Diese Zweifel, ach, die Spangen, wohin treiben die wilden Gedanken? Wohin treiben die wilden Gedanken? Nein, ich halte die Krone, doch die Reue. Nein, die Spangen, Vertrug, das Bangen, Vertrug, will verzichten. Nein, ich halte die Krone, doch die Reue. Nein, die Spangen, Vertrug, das Bangen. Das Bangen. von euch verriet mich Ärger, blinde Liebe, hartes Schicksal, wer von meinem Tod mich mir, wer von beiden mich in Ketten und die Lieb, die halt dabei, ja, die halt dabei, die halt dabei, ach, die Lieb, die halt. Sind zu kostbar. Er flieht aus dem Kerker, flieht, niemand bemerkt. Fort mit dem Mantel, soll man euch dran erkennen. Nimm, du treuer Freund, diese Hand, die dich schlug, und führ mich in die Freiheit. Mein Bruder. mit Antwort, s ist nicht zu sehen. Nein, ist nicht da. Wart, ich hol die Fackel, wo bist du, mein Bertrich, mein Leben? Hörst du mich nicht? Gib ein Zeichen, einen Laut, wo soll ich suchen? Lass sehen, da, was ist das? Hier ist Blut auf den Steinen, sein Mantel da. Ich erst nur Bange ahnt, Herzen. Was schwingt ihr euren Geißeln? Ihr Schreckensfurien, was hetzt ihr mich? Eifersucht, Entsetzen und Liebe. Nicht länger kann ich tragen diese Gewissensqualen, grimmig kläffende Hunde, was soll euer Bellen? Was höhnt ihr mich? Freilos ich, Betrüger, Räuber des Throns, Schänder, Ausgestoßener. Goldener Höhle kann Ruhe nicht der Höhle von Morbur und Kolbe. Für den Knaben die Hüte der Tricken, die schlummern in Frieden unterm Schatten der Buchen und Grimwald hier im tiefen Schlaf. Günstige Stunde hab Dank, ich töte ihn und raub ihm seine Krone mit einem Schlag. Er ist da, erwacht er, wo ist mein Schwert? Was willst du von mir? Deine Krone, Tyrann! Krone von mir, Herr Räter! Gebrot vom besten Freund, Garibald, entsetzlich, errettet an vom schlimmsten Folget morgen auf Schmerzen Lust, frei aller Sorgen hier.